So, good morning to all you wonderful mothers and grandmothers. Guten Morgen, alle wundervollen Mütter und Großmütter. Today I'd like to tell you a story about three mothers which I know very well. Heute möchte ich euch über drei Mütter berichten, die ich alle drei sehr gut kenne. Which I've had the privilege to observe in my life. Die zu beobachten, ich das Privileg hatte in meinem Leben. And I'd like to highlight three characteristics from each mother. Ich möchte drei Charakteristika beleuchten von jeder Mutter einen. Which when I think about these mothers, it's the first thing that comes to my mind. Das erste, was mir in den Gedanken kommt, ist das, wenn ich an diese Mütter denke. But it's not the only characteristic that they have. Aber es ist nicht das einzige Charakteristikum, das sie haben. And the first lady I'd like to tell you about is my mother. Die erste Frau, über die ich euch berichten möchte, ist meine Mutter. Her name is Wendy Soprano. Ihr Name ist Wendy Soprano. She's a colonel in the U.S. Army, retired. Sie ist ein Colonel in Ruhe in der US-Armee. She has 5 kids. Sie hat 5 Kinder. 3 grandkids. 3 Groß- Enkelkinder. And one more on the way. Und einer ist noch am Weg. And the characteristic I think about when I think about my mom is truth. Das Charakteristikum, wenn ich an eine Mutter denke, ist Wahrheit. And my mother and I, we had a very, very difficult relationship growing up. Meine Mutter und ich, wir hatten eine sehr schwierige Beziehung, als ich aufwuchs. From the time I was born till I was about 12, it was great. I was the sweet son, she was the loving mother. In der Zeit, wo ich so zwischen meiner Geburt und meinem 12. Lebensjahr, da war es sehr gut. Ich war der süße Sohn und sie war die nette Mutter. But the remaining teenage years, she would become a little bit tougher. Aber in den weiteren Teenagerjahren, da wurde sie strenger. We spent a year in Budapest as missionaries when I was 12. Als ich 12 war, waren wir ein Jahr lang in Budapest als Missionare. And I experienced, you know, public transportation. I began to grow up a little bit, see the world. Ich habe begonnen, ein bisschen die Welt zu entdecken. Ich bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. You know, in the US you have to drive everywhere. It takes 30 minutes. So. In den USA, da muss man überall mit dem Auto hinfahren. Das dauert oft 30 Minuten oder mehr. Then when I was 14, we went to Greece. Als ich 14 war, sind wir nach Griechenland übersiedelt. And my parents say that this one moment was the big change in my life. Und meine Eltern sagen, dieser eine Moment, das war der große Wechsel in meinem Leben, die große Veränderung. I went bungee jumping. Ich ging bungee jumpen. And my mom and dad, they say it was like my bar mitzvah. Und Mutter und Vater haben gesagt, das ist so wie meine Bar Mitzvah. I went up a boy and came down a man. Ich bin als Bub hinaufgestiegen und als Mann runtergesprungen. And from that second on, I didn't really feel the need to listen to my parents. Und ab diesem Augenblick habe ich es nicht mehr für nötig gehalten, auf meine Eltern zu hören. I developed the mentality of no one can tell me what to do. Ich habe so eine Mentalität entwickelt, wie niemand kann mir was sagen. And I really started to, as a teenage boy, start to chase after the things of the world. Und so als Teenager habe ich dann angefangen, den Dingen der Welt nachzujagen. And my mother immediately noticed it. Meine Mutter hat das sofort bemerkt. And you know, Proverbs 22 says, teach your children the way they should go, and when they're older, they will not depart. Sprüche 23 heißt, lehre deine Kinder ihren Weg, und wenn sie älter sind, dann werden sie nicht davon abweichen. So she got on me like white on rice. Und sie ist dann auf mich zugegangen wie white on rice. Wie das Weiße am Reis. And I started to hang out with a group of friends. Und dann bin ich mit einer Gruppe von Freunden so herumgelehnt. We all like to do bad things and get in trouble. Wir haben alle gern so schlechte und böse Sachen gemacht und sind in Schwierigkeiten gekommen. I started to make wrong decisions. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. And it got really bad. Es wurde dann wirklich schlimm mit mir. Between the ages of 15 and 17 I was arrested 3 times. Zwischen 15 und 17 wurde ich dreimal eingesperrt. Once for vandalism. Einmal wegen Vandalismus. Once for drugs. Einmal wegen Drogen. And once for weapons. Und einmal wegen Waffenbesitz. And, you know, of course I was not guilty. Ja, ich war natürlich nicht schuldig. It was always my friends getting me in trouble. Es waren immer meine Freunde, die mich in Schwierigkeiten gebracht haben. But my mom picked me up at the police station and always saw the same friends. Aber meine Mutter sah immer die gleichen Freunde, als sie mich auf der Polizeistation übernahm. Immediately there was a rule, I'm not allowed to see these friends. Und da gab es dann plötzlich diese Regel, diese Freunde darfst du nicht mehr sehen. She was so determined. Sie war da so zielbestimmt, mich zu stoppen. Because she knew that these friends were not walking in the truth. Weil sie wussten, diese Freunde, die wandeln nicht in der Wahrheit. And she said, it must be them. It can't be my sweet little Bobby. Und sie dachten nicht, das darf nicht sein, das kann nicht mein süßer kleiner Bobby sein. It must be his friends. Das müssen seine Freunde sein. The problem was these friends were like brothers to me. Aber das Problem war, diese Freunde waren für mich wie Brüder. So I completely ignored her instruction. Also habe ich ihre Anweisungen völlig ignoriert. And it got so bad, I was doing so many bad things in her house. Und ich habe letztlich so viele schlechte Dinge in ihrem Haus gemacht. That she said, you need to leave, you're influencing your younger brothers and sisters. Als sie gesagt hat, du musst ausziehen, du beeinflusst deine jüngeren Brüder schlecht. I said, no, I'm not leaving, this is my house. Und ich sagte, nein, ich gehe nicht, das ist mein Haus. After a very intense argument, screaming and yelling. Und nach sehr intensiven Streitereien und Geschrei. She called the police on me. Hat sie die Polizei gerufen. In my life, she's kicked me out with the help of the police 3 times. Und dreimal in meinem Leben hat sie mich mit Hilfe der Polizei aus dem Haus entfernen lassen. And you know, the police said, "Where do you want to go? You have to leave." Und die Polizei sagt, du musst das Haus verlassen. Aber wo möchtest du hingehen? Take me to my friend's house. Und ja, da ist das Haus der Freunde. After my mom realized that I was just going to their house. Point. Take me to my friend's house. Also sie haben in das Haus der Freunde hin verwiesen. Then my mom realized, hey, it's working against me. I don't want him to hang out with his friends. I'm kicking him out and he's going to his friend's house. Und dann hat meine Mutter erkannt, das ist eigentlich nicht das Richtige. Jetzt geht in das Haus der Freunde, wo eigentlich nicht hingehen sollte, nachdem ich ihn rausgeworfen habe. So then she said, you're not allowed to leave the house. Und dann sagte sie, es ist dir nicht erlaubt, das Haus zu verlassen. And I said, you can't keep me prisoner here, I'm leaving. Und ich sagte, du kannst mich doch nicht wie einen Gefangenen halten. I'll just take ich my werde car gehen. And drive away. Ich nehme ein Auto und fahre einfach weg. I came outside and there were no license plates on my car. Und dann bin ich rausgekommen und plötzlich war das Auto ohne die Kennzeichentafeln. I said, okay, I'll make artificial license plates out of cardboard. Also ich werde aus Pappendeckel jetzt so künstliche Nummerntafeln machen. As I was making them, she ran in, knocked me out of the way and ripped them up. Und während ich sie gerade anbringen wollte, ist sie da wie wild auf mich zugerannt, hat mich aus dem Weg gestoßen und hat die da runtergerissen. I said, Mom, you can't keep me here, I'll take my bicycle. Ich sagte, Mutter, du kannst mich hier nicht behalten, ich nehme jetzt einfach mein Fahrrad. I went outside, my bicycle was chained to the wall. Und ich bin raus und das Fahrrad war an der Wand angekettet. I said, I'll walk. Dann sagte ich, jetzt gehe ich einfach. She said, I'll follow you. Sie sagte, jetzt gehe ich dir auch nach. So I called my buddies. I said, hey guys, you got to pick me up. It's like 30 miles to your house. I can't walk. Und dann habe ich so meine Freunde angerufen und gesagt, hey, ihr müsst mich da abholen. Es sind 30 Meilen bis zu eurem Haus. Ring the house when you're outside and I'll run out. Und dann läutet einfach an, wenn ihr draußen seid und ich werde rauslaufen. So they pulled up in a BMW. Und dann sind sie mit dem BMW vorgefahren. The phone rang. Das Telefon läutete. I ran outside. Ich rannte raus. And my mom ran. She picked up the phone. She knew it was them. Meine Mutter hat das Telefon abgehoben und sie wusste, das sind jetzt die. And she ran and got in her car. Und dann ist sie rausgelaufen und ist in ihr Auto gesprungen. I thought we got away, you know, it was like 2 miles down the road. I was like, yeah, guys, we did it. I'm out of the house. Thank you. Dann sind wir so circa 2 Kilometer gefahren. Ich habe gesagt, super, jetzt haben wir sie abgehängt. He said, uh-oh. Und der Lenker sagte, nein. Rob, look behind us. Schau mal in den Rückspiegel. I see my mom driving with this intense look on her face. Und ich sehe, wie deine Mutter hinter uns herfährt mit diesem ganz starken Gesichtsausdruck. We went left, we went right. Wir sind links und rechts abgebogen. We went up, we went down. Rauf und runter gefahren. We tried every trick to lose her. Und haben alle Tricks versucht, sie abzuhängen. She's like a NASCAR driver. Aber sie ist wie ein NASCAR, also wie ein Rennfahrer. And I said, guys, we have to stop. We won't lose her. Ich sagte, hey, wir müssen jetzt einfach stehen bleiben. Wir können sie nicht abhängen. So I stopped. I opened the door and I got out. And I said, Mom. Wir sind stehen geblieben. Ich bin ausgestiegen und habe gesagt, Mutter. She got out and she charged me like a football player. Und sie ist auf mich losgegangen wie ein Footballspieler. I ran around the car and jumped back in her car. Und dann bin ich so ums Auto rundherum gelaufen und bin in ihr Auto gesprungen. And we both took off and I left her there. Und dann sind wir losgefahren und ich habe sie dort stehen gelassen. She was screaming. Und sie hat geschrien. Then I called her and said, Mom, your car is 100 meters on the right-hand side. Go get it. Stop chasing me, please. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, hey Mutter, 100 Meter weiter steht dein Auto, aber hör auf, mich zu verfolgen. That's how determined she was to make me walk in the truth. So zielgerichtet war sie, um mich dazu zu bringen, in der Wahrheit zu wandeln. I had to live in 3 different families' homes in my teenage years from the church. Teenagerjahren musste ich in 3 verschiedenen Wohnungen von Leuten aus der Gemeinde leben. Because she didn't want me in the house influencing the kids. Sie wollte nicht, dass ich im Haus bin und die anderen Kinder beeinflusse. And if she found out I was at my friend's house, she would call the police to go there. Und als sie herausfand, dass ich dann im Haus meiner Freunde wohnte, dann hat sie die Polizei gerufen und dass sie mich dort wegbringen. And growing up from kindergarten until 12th grade in school, I was in a very strict school. Und vom Kindergarten bis zur 12. Schulstufe, da war ich in einer sehr strengen Umgebung. Actually a very strict church, which was connected to the strict school. Und ich war auch in einer sehr strengen Gemeinde, die mit dieser Schule verbunden war. I remember coming into school and they said, come on, your beard is too thick, you gotta shave. Ich erinnere mich, dass ich in die Schule gekommen bin und sie sagen, hey, du musst deinen Bart abschneiden, er ist schon zu dick. You can't wear Birkenstock in the school, you have to wear nice shoes. Du könnt nicht Birkenstock-Sandalen in der Schule tragen, du musst schöne Schuhe anziehen. I used to have to put brown mousse in my hair to make it brown, because they said it was too light. Und ich habe so eine Art braune Farbe im Haar gehabt. There was no highlights. Und dass sie so aufgehellt waren und die haben gesagt, nein, das darfst du nicht haben. And of course, with my mentality of no one can tell me what to do, I didn't do so well in the school. Und so ist es mir nicht so gut gegangen in der Schule mit meiner Mentalität. Niemand kann mir sagen, wo es lang geht. I was in the principal's office every week. Ich war jede Woche im Büro des Direktors. We had a monitoring system which would give the daily announcements in the morning. Wir hatten also ein System, über das jeden Morgen die Nachrichten verbreitet wurden. And if it would go off during the class, it would go ding ding. Und wenn wir die Klasse verlassen würden, dann ging es so kling kling. I knew it was for me. I would just get up and walk to the principal's office. Ich weiß, das war dann für mich und ich musste dann in das Büro des Direktors gehen. I would already be out of the room and they would say, Robert Soprano, please report to the principal's office. Ich war schon draußen, nachdem es geklingelt hat und erst dann habe ich gehört, Robert Soprano ins Büro des Direktors. So finally, shortly before my graduation, I was expelled from school. Also knapp bevor ich dann meinen Abschluss machte, wurde ich aus der Schule rausgeworfen. And that was so embarrassing for my parents. Und das war sehr beschämend für meine Eltern. My father was a pastor in the church. Mein Vater war Pastor in der Gemeinde, einer der Pastoren. You know, everybody knew them and I'm the only one that gets expelled from the school. Alle kannten meine Eltern und ich war der Einzige, der rausgeworfen wurde. So they sent me to Finland for 6 months. Und deshalb haben mich meine Eltern dann 6 Monate lang nach Finnland gesandt. And there I went to Bible school with Pastor Brian and Pearl. Some of you dort may bin know ich mit Pastor Brian und Pearl, manche kennen sie, zur Bibelschule gegangen. I really started to do well and make right decisions. Und dann habe ich so langsam begonnen, richtige Entscheidungen zu treffen und es ging mir besser. But then I came back and started hanging out with those friends again. Aber dann bin ich wieder zurück in die USA und habe wieder begonnen, mit diesen Freunden mich herumzutreiben. And now I started to get into real trouble. Und jetzt bin ich in wirkliche Schwierigkeiten geraten. And it was much worse than before. Und es war viel schlimmer als früher. I remember now I was in an apartment in college. Und jetzt war ich dort auf der Schule in so einer kleinen Wohnung. I didn't give my mother the address. Hab meiner Mutter nicht die Adresse gegeben. But one time I came home from work and she was sitting in her car with binoculars staring at my apartment from across the street. Aber eines Tages bin ich nach Hause gekommen und habe ich gesehen, dass meine Mutter im Auto sitzt und mit einem Feldstecher auf meine Wohnung schaut. I said, excuse me, what are you doing? Hab da angeklopft, sag, Entschuldigung, was machst du da? She said, you know what, you need to stop hanging out with those friends, come home. The truth, always giving me the truth. Und sie sagte, hey, du musst da aufhören, mit diesen Freunden dich herumzutreiben, hör auf, die Wahrheit ist wichtig, die Wahrheit. And the thing is, my mom tried to give me tough love. Und die Sache ist, meine Mutter versuchte mir strenge Liebe zu geben. But I'm exactly like her. Und ich bin genauso wie sie. And it didn't work for me. Aber für mich hat das nicht funktioniert. I was determined to disobey her. Und ich war sehr entschlossen, ihr nicht zu gehorchen. I remember hearing her cry to my father up in the bedroom through the door. Ich kann mich erinnern, wie sie meinen Vater angeschrien hat. Ich habe das aus der von der vor der Schlafzimmertür gehört. Crying and crying and crying. Why? Und sie weinte und weinte. Why doesn't he listen to me? Warum hört er mir nicht zu? Even when she got sick. Auch als sie krank wurde. 12 years ago, she had to take chemo. She lost all her hair. She was weak. She had no energy. Vor 12 Jahren, da wurde sie schwach. Sie musste Chemotherapie nehmen und verlor all ihre Haare. But she had enough energy to stand in my face and tell me the truth. Aber sie hatte genügend Energie, vor mir zu stehen, mir ins Gesicht zu sehen und mir die Wahrheit zu sagen. She kept confronting me and fighting for me. Und sie hat mich weiterhin konfrontiert und für mich gekämpft. And you know, my mother, I'm so thankful for her. Ich bin so dankbar für meine Mutter. Because she gave me my values. Weil sie hat mir meine Werte gegeben. She taught me loyalty, respect, to be a hard worker. Loyalität, Respekt und harte Arbeit. And she wouldn't stop fighting for my soul. Und sie hat auch nicht aufgehört, um meine Seele zu ringen. You know, if I would think that if a woman is sick, that she would just say okay, or if he's 18 or over, she would just say okay, God, please, I just pray for him. I'm not going to involve myself. Ich denke, wenn eine Frau so krank ist, dann wird sie einfach sagen, naja, der ist schon 18 Jahre alt. Ich werde mich nicht mehr weiter engagieren, der soll das selber machen. But she wouldn't give up. Aber sie hat nicht aufgegeben. And I honestly believe that today I stand here, I'm alive and I'm doing well in life because of her prayers. Und ich glaube ganz ernsthaft, dass ich aufgrund ihrer Gebete hier stehe und es mir gut geht und ich am Leben bin. Reaping what I have not sown. Ich ernte das, was ich nicht gesät habe. So I interviewed my mom and I asked her three questions. I'd like you to watch this video. Ich habe meine Mutter interviewt, habe ihr drei Fragen gestellt. Bitte schaut euch das Video an. And then I'll be right back with you. Bin gleich zurück. So Mom, I got a couple questions for you. The first one is, what was the most challenging part of raising me? Well, definitely not the younger years, because you were very, very sweet and compliant in the younger years. But when you turned into a teenager and you made your first bungee jump and then you had the freedom in Budapest to travel on your own and get from place to place, you decided that you were a man then, and at 12 or 13, and you began to say, nobody can tell me what to do, and I do what I want. And then it became very difficult to discipline you, because you would not submit to any authority. And we were very upset, both me and Don. We didn't know how to deal with that. So you remember when you told me I wasn't allowed to leave, and then I said, okay, I'll take my bicycle, and you chained the bicycle to the wood stack. Yes. And then I said, okay, I'll take my car, and you took the license plate off, and then I said, okay, Wir fassen das dann kurz zusammen said, nachher. And then I said, okay, I'll get picked up by my friends, and then you chased me in the car. Yes, and I felt very frustrated. Is this still point one? Yeah, I felt very frustrated and angry because and panicked in a way, because I felt that your friends were going in the wrong direction, and I was hearing stories about things they were doing, and I was very upset that you would maybe take drugs and that maybe you would overdose. And I had a friend in the operating room. Her son was a star soccer player. And he got in with the wrong friends, and then he ended up overdosing. And we had to identify him in the morgue. So I became very fearful that we must do everything we can to turn you around. And so what did it feel like when I just completely ignored all the instruction you gave to me? I felt like so frustrated, because we couldn't get through to you. And I felt like you were just being rebellious, and we thought surely if we tried to discipline you, then you would turn around, that you would respond to discipline. Like if we take your car away, then you say, okay, well then I guess I need to submit to my parents. Or usually when you chastise a child, and God says you must chastise your children, you shouldn't be like Eli, that it corrects them. And so of course we felt like, well, if we discipline you, then this will correct you. But instead it only seemed to make you worse. You just went further in the wrong direction, and there was nothing we could do, and I felt very fearful and panicked for your life. So what would, if you had one word of advice to give mothers and fathers in similar situations, what would it be? I would say that because of my fear for your life and my love for you, and I loved you so much, God definitely spoke to us on several occasions that we needed to give you tough love. And so after trying everything else first and that wasn't working, we decided that we should do tough love when we say, okay, we take the car away, you can't live here, unless, because we had younger children that you were influencing, if you were going to do drugs or whatever. We took the tough love approach, but it was very difficult for me, because I would cry at night because I felt bad that we kicked you out. I felt bad that we took your car away, and I would be sad. And Don would say, well, we must do tough love, because this will turn him around, and he will come to the end of himself, and then he will go forward with God. But if we just don't do that, if we don't try to correct him, then he will just get worse. And so we did this, but then we weren't sure it was going to work. But eventually you came around and took a step toward God to go to Europe to get away from your friends. And then I thought, well, maybe we pray, and maybe God will lead him and guide him and help him. But it was very, very sad for me, and I felt a lot of pain because I loved you so much, and I wanted you to get God's blessing, and that was the ultimate, and that you would be a child of God and go to heaven, because I wasn't even sure you were saved from your whole behavior, but I knew that you were because God always chastised you. But I just wanted you to walk in the truth. And I think the mistake I made that I can tell other mothers is I tried to control you. I tried to stop you. And I tried to do it in the flesh, in the law. Like, no, you can't do this. And that doesn't work. You needed love. And I tried to fight Satan for you, against you. I tried to fight. And you can't do it anything in your flesh towards your children. The only thing that you can do is to pray to God and turn everything over to God and ask Him to help you and ask Him to do it. Because I tried to do it and I reached the end of myself and I was just making myself sick and I wasn't getting anywhere. Only when I finally said, Lord, I need to totally trust you in this and that I need to trust that you are going to do it and believe that you can help him because I can't do it. Then things began to change and it was like God was waiting for me to get to the end of myself. But I had to realize you cannot control your children. They have to choose on their own free will to respond. And the best approach is to give them grace and love and to try to pray for them and turn it over to God and let him do the work for you. Don't try to do it in your flesh because you'll just get worn out. All right. Thanks, Mom. I love you. Love you too. I always wanted to walk in the truth. Ich wollte immer in der Wahrheit wandeln. I just didn't want to be forced into it. Aber ich wollte nicht dazu gezwungen werden. And if you didn't understand the video, the main point was that you have to trust God for your children. Wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, der Hauptpunkt ist, ihr müsst euren Kindern vertrauen und Gott vertrauen für eure Kinder. You can make yourself sick with worrying, but in the end, you have to trust God. Ihr könnt euch vor lauter Sorgen krank machen, aber letztlich müsst ihr doch Gott vertrauen. And pray for them and give them the truth. Und für die Kinder beten und ihnen die Wahrheit auch weitergeben. Now I have a great relationship with my mom, by the way. Jetzt habe ich übrigens eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter. We are great friends. Sind wunderbare Freunde. But I have to ask one more question. Aber eine Frage muss ich noch stellen. If she had the chance to do it all over again, would she do it? Wenn sie die Chance hätte, alles nochmals zu machen, würde sie es genauso machen? Let's see. Schauen wir mal. So, Mom, thank you for all of your advice and just one more question. If you had to do it all again, would you do it? No way, Bubba. Absolutely not. I told her to say that. Ich habe ja gesagt, sie muss das sagen. But I just want to say thank you to my mother on Mother's Day for always giving me the truth and for fighting for me. Ich möchte meiner Mutter am Muttertag sagen, danke, dass du mir immer die Wahrheit gesagt hast und dass du für mich gekämpft hast. The second mother I'd like to talk about is my mother-in-law. Die zweite Mutter, über die ich sprechen möchte, ist meine Schwiegermutter. Gertie Thuma. She has 5 kids and 7 grandkids and 2 on the way. Sie hat 7 Kinder und 5 und 7 Enkelkinder und 2 sind unterwegs. And the characteristic I think first when I think about Gertie is grace. Die erste Eigenschaft, wenn ich an Gertie denke, ist Gnade. During a conflict, she's the first one to remind you, don't judge, don't cast stones. Während eines Konfliktes ist sie die erste, die sagt, wirf keine Steine und verurteile nicht. Remember to turn the other cheek. Halte die andere Backe hin. She's a very, very understanding person. Sie ist eine sehr verständnisvolle Person. And I know she understands grace because she's lived with me the last 8 years. Ich weiß, sie versteht Gnade, weil sie hat mich die letzten 8 Jahre mitmachen müssen. And I'm sure it wasn't easy for her. Ich bin sicher, es war nicht leicht für sie. I came to Austria and I moved into her house, into her father's apartment without telling her. Ich bin nach Österreich gekommen, bin einfach in das Appartement ihres verstorbenen Vaters eingezogen, ohne es ihr zu sagen. There were some guys living there in the church and I just kind of moved in. Da haben schon ein paar gewohnt von der Gemeinde und ich bin einfach auch mit eingezogen. Then I met her daughter and ran away with her to Greece for a week before we were married. Dann habe ich ihre Tochter kennengelernt, die Isi, und bin einfach eine Woche abgehauen nach Griechenland. Which I'm not saying is good. Wir waren noch nicht verheiratet. I started sleeping over their house so much that they finally just said, you might as well move in, you're here all the time. Und dann habe ich bei ihnen in Labinwalde so oft geschlafen, dass ich gesagt habe, naja, dann zieh doch gleich ganz ein. I borrowed her car and then crashed it. Ich habe mir dann das Auto ausgeborgt und habe es halt, beschädigt. Which she was planning to give as a gift to her other daughter. Dass sie einer ihrer anderen Töchter geben wollte als Geschenk. They went on holiday. I bought two pit bulls and moved them into their house. Und dann sind die Schwiegereltern auf Urlaub gefahren und als sie zurückgekommen sind, waren zwei pit bulls im Haus. Which proceeded to chew through Gertie's walls, doors, her most expensive shoes. Die haben dann die teuersten Schuhe angeknabbert und die Wände und die Türen. Then I thought, okay, I'm gonna make a fire. I want to have a nice fire pit. So I decided to use her most expensive pot from Tuscany. Und dann habe ich hier einen teuersten Terrakotta-Topf aus der Toskana genommen und wollte da drinnen ein Lagerfeuer machen. I painted my motorcycle in her shed only to realize that suddenly all of her garden pillows would have a nice light green tint afterwards. Und dann habe ich mein Motorrad angemalt in grün und habe dann bemerkt, dass die ganze Gartenhütte ganz grün angeschmiert war. I broke her freezer. These are just some examples. Ja, Kühlschrank habe ich ruiniert. Einige Beispiele nur. I didn't have time to compile them all. Ich habe gar nicht Zeit, die alle aufzuzählen. But my point is that Gertie showed me grace. Aber Gertie hat mir Gnade gezeigt. You know, if a guy like me comes into your home and starts dating your daughter. Wenn da jemand so wie ich in dein Haus kommt und anfängt mit deiner Tochter zu gehen. I would be afraid. Dann würde ich mich fürchten. But she totally accepted me. Aber sie hat mich völlig akzeptiert. They both totally accepted me. Beide haben mich akzeptiert. They didn't ask about my past. Die haben gar nicht über meine Vergangenheit sich erkundigt. And let's take a look at John 1:14. Schauen wir uns mal Johannes 1:14 an. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. We need to have grace and truth, just like Jesus did. Wir sollten Gnade und Wahrheit haben, so wie Jesus. Neither is sufficient on its own. Keines alleine ist ausreichend. I wouldn't trade grace for truth or truth for grace. Ich würde Gnade nicht für Wahrheit oder Wahrheit für Gnade eintauschen wollen. They are both extremely important. Beide sind sehr wichtig. Grace met truth on the cross. Die Gnade hat die Wahrheit am Kreuz getroffen. Through Jesus we have grace. Durch Jesus haben wir Gnade. And the truth is that through Jesus we have grace. They met together. Die Wahrheit ist, dass wir durch Jesus Gnade haben. Beide haben sich getroffen. Sie sind sehr miteinander verbunden. A quote from Randy Alcorn says, ich zitiere Randy Alcorn. If we minimize grace, the world sees no hope for salvation. If we minimize truth, the world sees no need for salvation. To show the world Jesus, we must offer unabridged grace and truth, emphasizing both, apologizing for neither. Wenn wir die Hoffnung minimieren, dann glaubt die Welt. Wenn wir die Gnade minimieren, dann hat die Welt keine Hoffnung auf Erlösung. Wenn wir die Wahrheit bagatellisieren, dann sieht die Welt keine Notwendigkeit für Erlösung. Um der Welt Jesus zu zeigen, müssen wir Gnade mit Wahrheit ungekürzt anbieten, beide betonen und uns für keines der beiden entschuldigen. And I know that God sent me to this church. Ich weiß, dass Gott mich in diese Gemeinde gesandt hat and to this family, und in diese Familie, to show me grace, um mir Gnade zu zeigen and to show me freedom. Und mir Freiheit zu zeigen. There's a lot of freedom here in this church. Es ist eine Menge Freiheit hier in dieser Let's Gemeinde. Look at John 1:17. Lesen wir Johannes 1:17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, die Gnade und Wahrheit aber durch Jesus. We're no longer living in the law. The truth is we have grace. Wir leben nicht mehr länger unter dem Gesetz. Die Wahrheit ist, wir haben Gnade. And through Jesus we have that freedom. Und durch Jesus haben wir diese Freiheit. And so many times mistakes in marriage or in relationships or in parenting are made because there's not a good balance of grace and truth. So oft werden Fehler in Ehen oder in sonstigen Beziehungen gemacht, wenn nicht genügend Wahrheit und Gnade da ist, keine richtige Balance. Most are too strong in grace or too strong in truth. Manchmal ist die Gnade zu stark und manchmal die Wahrheit. We have to find that balance. Wir müssen eine Balance finden. The third mother I'd like to talk about is my wife Isabella. Die dritte Mutter, über die ich sprechen möchte, ist meine Frau Isabella. She is a mother of one with one on the way. Sie ist jetzt einmal Mutter und das zweite Kind ist unterwegs. With a little girl. Ein kleines Mädchen. And we're very excited about that. Wir freuen uns sehr darüber. And the characteristic I think of when I think of Isabella is love. Und die Haupteigenschaft von Isabella, wenn ich an sie denke, ist Liebe. My wife has the most gentle, loving spirit of anyone. Meine Frau hat den sanftesten, liebenden Geist, den ich mir vorstellen kann. She was born to be a mother. Sie wurde geboren, um Mutter zu sein. You know, it's not too easy to be married to me. Es ist nicht ganz einfach, mit mir verheiratet zu sein. But I believe God made her able to handle me. Aber ich glaube, Gott hat sie fähig gemacht, mit mir richtig umgehen zu können. And she loves my son so much. Und sie liebt unseren Sohn so sehr. She loves me so much. Und sie liebt mich so sehr. And as I've been watching her over the last couple of years, year and a half with Samuel, indem ich sie so die letzten eineinhalb Jahre mit Samuel beobachtet habe, I realize it's not easy to be a mother. Habe ich bemerkt, es ist gar nicht einfach, Mutter zu sein. Let's all just think about our own mother for a second. Denken wir einfach einen Augenblick alle an unsere eigenen Mütter. Just think about her in light of the sacrifice she's made for you. Denk mal an sie im Lichte des Opfers, was sie für dich gebracht hat. She carried you in her womb. Sie hat dich ausgetragen. Was often very sick during pregnancy. War während der Schwangerschaft oft krank. And endured an extremely painful birth. Und hatte eine sehr schmerzhafte Geburt. Woke up 5 times a night to give you a bottle for the first 4 years. Ist oft 5 Mal in der Nacht aufgewacht, um dir ein Fläschchen zu geben während der ersten Jahre. Was available to entertain you 24/7. War 24 Stunden, 7 Tage in der Woche bereit, dich zu unterhalten. Changed thousands of diapers. Hat tausende von Windeln gewechselt. Cared for you when you were sick. Hat sich um dich gesorgt, als du krank warst. Fed you when you were hungry. Und dich gefüttert hat, als du hungrig warst. Clothed you when you were naked. Und dich angezogen, wenn du nackt warst. Comforted you when you were sad. Und dich getröstet, wenn du traurig warst. Encouraged you when you're insecure. Dich ermutigt, wenn du unsicher warst. And loved you unconditionally. Und dich bedingungslos geliebt. And after I think about all the sacrifices that Isabella has to make for our son. Und wenn ich so an die ganzen Opfer, die Isabella für unseren Sohn bringen muss, denke. I was really shocked she wanted to have another kid. Dann war ich wirklich schockiert, dass sie ein anderes Kind haben möchte, But ein weiteres Kind haben that möchte. That love of a mother dives into another kid without question. Dass die Liebe einer Mutter so richtig in ein nächstes Kind hineintaucht, ohne es zu hinterfragen. Every night she's getting up, she hears Samuel crying, she gets up so tired. Jede Nacht steht sie so sehr müde auf, wenn Samuel weint. She's pregnant again and she has to get up in the night. Sie ist wiederum schwanger und sie muss in der Nacht so oft aufstehen. I try to help, but it's hard. I have to work in the morning and. Ich versuche ihr zu helfen, aber es ist hart aufzustehen. Ich muss dann zeitig in der Früh in die Arbeit fahren. She never delays. She's up and she's up to take care of the baby. Sie ist nie zu langsam. Sie schaut regelmäßig drauf auf das Kind. And being a mother is very painful. Und Mutter zu sein ist auch sehr schmerzhaft. Not only the birth, but also to watch your children make mistakes in their life. Nicht nur die Geburt selbst, sondern auch wenn man beobachtet, wie dein Kind Fehler macht. And you have to trust God that he's going to bring them on the right way. Man muss Gott einfach vertrauen, dass er das Kind auf den rechten Weg bringen wird. We have to bring our children the balance of grace and truth and love. Wir müssen unseren Kindern die Balance zwischen Gnade und Wahrheit und Liebe lehren. And that brings me to where I am today, married and enjoying children and in this church. Und das bringt mich dorthin, wo ich heute bin, nämlich hier in dieser Gemeinde. Mit Familie und Kind. And I really see that God took me through a season of truth with my mother. Ich sehe, dass Gott mich wirklich durch eine Zeit der Wahrheit mit meiner Mutter durchgeführt hat. Brought me here to learn grace from Gerti. Und brachte mich hierher, damit ich Gnade von Gerti lerne. And then showed me love through my wife and through marriage. Und zeigte mir dann Liebe durch meine Frau und durch meine Ehe. And it's the same thing with our Christian walk or being born again. Und das ist das gleiche mit unserem christlichen Wandel, wenn wir wiedergeboren sind. We learn the truth that we are sinners. Wir haben die Wahrheit gelernt, dass wir Sünder sind. And that grace can make us clean. Und dass uns die Gnade reinmachen kann. We accept the grace. Und wir haben die Gnade angenommen. And then his love begins to change our lives. Und dann beginnt seine Liebe unsere Leben zu verändern. 1 John 4:19 says, "We love because he first loved us." 1. Johannes 4:19, da heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. We love him and we love each other because he loved us. Wir lieben ihn und wir lieben einander, weil er uns zuerst geliebt hat. That's the foundation for our relationship with him. Das ist die Grundlage für unsere Beziehung mit Gott. And it's the source we can draw from for our relationship with each other. Und das ist die Quelle, die wir anzapfen können für unsere Beziehungen miteinander. So I just want to encourage you mothers today. Ich möchte euch Mütter heute ermutigen. If you're in a similar situation, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, and you're frustrated because your kids won't listen to you, und ihr frustriert seid, weil eure Kinder nicht auf euch hören wollen, and you have no more energy to keep going, und ihr keine Energie mehr habt, das so weiterzumachen, do your best to give them truth and grace and love. Dann gebt euer Bestes, indem ihr ihnen Gnade und Wahrheit und Liebe gebt. But in the end, you have to trust God. Aber am Ende müsst ihr Gott vertrauen. So stay strong, because God will have His way. Also bleibt stark, denn Gott hat seinen Weg. Amen. Amen. Okay, maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute hier. And you've never made a decision to receive God's love into your life. Und hast noch nie zuvor eine Entscheidung getroffen, dein Gottes Liebe in dein Leben aufzunehmen. We've been talking in the past weeks about how God takes the worst. Wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, wie Gott die Schlechtesten verwendet and shows them kindness. Und ihnen Freundlichkeit and the zeigt. Apostle Paul became the hardest worker in church history. Apostel Paulus wurde der härteste Arbeiter in der Gemeindegeschichte. God loves us. Gott liebt and uns. If God can take Rob's life and turn it around. Wenn Gott Robs Leben nehmen kann und es umdrehen kann. If God can take the life of the Apostle Paul and turn it around, Saul of Tarsus. Und wenn Gott auch das mit dem Leben von Saulus von Tarsus machen kann und ihn zu Paulus machen kann. God can turn our lives around. Dann kann auch unsere Leben verändern. Maybe you're here and you've never made that decision. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. You didn't even know that the decision could be made. Und du weißt vielleicht gar nicht, dass so eine Entscheidung überhaupt getroffen werden kann. I want to pray for you and with you. Möchte dann für dich und mit dir beten. To have God's love in your heart. Damit Gottes Liebe in dein Herz einziehen kann. Pray with me this simple prayer. Bete mit mir dieses einfache Gebet. But you have to speak it. Aber sprich es aus. Say these words quietly. Sag leise diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All the wrong I've done. All das Falsche, was ich getan habe. Can you say those words? Könnt ihr das sagen? God forgive me. Gott vergib mir. All the wrong I've done. All das Falsche, was ich getan habe. And cleanse me. Und reinige mich. Through the sacrifice of your son Jesus Christ. Durch das Opfer deines Sohnes Jesus Christus. Be my father. Sei mein Vater. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And for the church this morning, let's be encouraged. Und für die Gemeinde heute in der Früh, lasst uns ermutigt sein. For all you moms here, wegen all eurer Mütter hier, who have problematic children, die problematische Kinder haben. Let's live in hope. Lasst uns in der Hoffnung leben. Hope is the anchor of the soul. Hoffnung ist der Anker der Seele. We live in faith. Wir leben im Glauben. We live in love. In der Liebe. But we also need to live in hope. Aber wir müssen auch in der Hoffnung leben. It's very strong. Die ist sehr stark. Let's hope in God. Amen. Lasst uns auf Gott hoffen. Let's anticipate that God will work in our children. Lass uns einfach vorwegnehmen, dass Gott in den Leben unserer Kinder arbeiten wird. Shall we entrust our children to God right now? Sollen wir jetzt unsere Kinder Gott anvertrauen? Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father in heaven, you see all the moms here today. Vater im Himmel, du siehst alle Mütter, die heute hier versammelt sind. And you see all the struggles they have with their children. Und du siehst all die Kämpfe, die sie mit ihren Kindern haben. And right now we pray to you. Und jetzt beten wir zu dir. We make a commitment. Und wir machen eine verbindliche Zusage. Would you pray with me this morning and say these words? Möchtest du heute mit mir gemeinsam beten und diese Worte sagen? Father in heaven. Vater im Himmel. Can you say those words? Könnt ihr das sagen? Vater im Himmel. Father in heaven. I recommit my children to you. Ich vertraue dir meine Kinder wiederum an. Once again. Nochmals. Protect them. Beschütze sie. Be with them. Sei mit ihnen. Guide them. Leite sie. And bring them to yourself. und bring sie zu dir selbst. In your time. Zu deiner Zeit. And in your way. Und auf deine Art und Weise. And I pray this in Jesus' name. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.